Im Zusammenhang mit der Veranstaltung des großen gesamtnationalen Einheitstreffens zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas richtete das Nöbelse Vorbereitungskomitee für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel wiederum den offenen Brief an die Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Ausland. Unter ihnen sind 5 Organisationen wie das Auslandkomitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und die Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes, die Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten in Gebieten Japan, China, Amerika, Europa, Gemeinschaft unabhängiger Staaten, Ozeanien und Südostasien.